Die Abgeordneten der Obersten Volksversammlung der TVRK, die die revolutionären Kampfgedenkstätten im Gebiet um das Gebirgeberg zu besichtigen, stiegen am 17. August auf den Heiligen Berg der Revolution Pektu. An diesem Tag besichtigten sie den Gedenkstein mit den Inschriften auf dem Berg Mudu, die Geheimlager Kanbeksan und Son-O-San und weitere. Zuvor besuchten sie die Gegend der Hongdan. In der revolutionären Kampfgedenkstätte der Hongdan legten sie an der Bronzestatue von Genossen Kim Il-sung am Denkmal für die siegreiche Schlacht im Gebiet Musan Blumensträuße nieder und verbeugten sich davor. Während des Exkursionsmarsches hielten die Abgeordneten der Obersten Volksversammlung eine Zusammenkunft zur Rezitation des langen Epos »Das Gebirge Pektu« und einen Chorgesangwettbewerb in den Revolutionsliedern ab.